Ja, herzlich willkommen zum Genusscast. Hallo Maha. Hallo Eckpet. Heute ist der 2.11.2023. Wir sitzen im Phonodrom, aber diesmal nicht alleine, sondern wir haben einen Gast mit dabei. Und zwar der Thorsten. Hallo Thorsten. Hi, grüß dich. Thorsten. Vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Thorsten, wie haben wir dich denn hier irgendwie aufgegabelt? Du standst jetzt nicht vor der Tür und hast jetzt um Einlass gebeten bei dem schlimmen Wetter, sondern du hast hier zwei sehr interessante Produkte auf dem Tisch und das Ganze bezieht sich ein bisschen auf das letzte Event, wo wir waren, auf dem Bar-Konvent. Dem Bar-Konvent. Und da habe ich am letzten Tag, bin ich an eurem Stand vorbeigelaufen und mich hat einfach das Design angesprochen und ich wollte eigentlich gar nichts mehr probieren und war eigentlich schon durch mit dem Tag. Und dann kam aber ein ganz netter Mitarbeiter von dir und hat mir was zu trinken angeboten und dann dachte ich mir, ach, das ist ja interessant. Das freut mich, da haben wir erstmal alles richtig gemacht anscheinend. Genau, für uns war es der zweite Bar-Konvent, bei dem wir dabei waren. Erstmal so ein bisschen was zu mir, ich bin Thorsten, ich bin einer der beiden Gründer von Ode. Ode ist Weinaperitif, wir kommen aus Berlin, wir produzieren hier in Berlin und genau, so viel. Ja, Ode Weinaperitif. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, einen weiteren Aperitif zu machen? Es gibt da draußen auf der Bar-Konvent waren 627.000 verschiedene. Mhm. Natürlich keine mit so einem schönen Design oder andere Designs. Ja, doch, die Designs waren teilweise sehr schön. Ja, das stimmt. Wie kommt man darauf, denn einen Weinaperitif zu machen? Das ist eine gute Frage. Die werden wir sehr häufig gefragt. Das Ganze hat eigentlich so ein bisschen so ein halbes bis dreiviertel Jahr vor Corona quasi angefangen. Zusammen mit dem Stefan, wir wussten einfach, dass wir immer irgendwie was zusammen machen möchten und wir sind damals ganz plump, haben wir uns einmal in der Woche getroffen zum Essen, uns verabredet und hatten quasi immer eine Woche Zeit, wo wir quasi Ideen sammeln konnten und haben die uns dann quasi immer gepitcht. Es hätte wirklich alle sein können. Wir waren beide Designer davor. Wir wussten, wir waren jetzt nicht irgendwie unglücklich, aber wir wussten auf jeden Fall, es muss jetzt mal bald eine Veränderung her. Und ja, am Ende sind wir irgendwie ein bisschen beim Essen draufgekommen. Also es ist irgendwie ein bisschen komisch, fanden wir einfach so die Tatsache, dass man heutzutage, wenn man essen geht, wird man immer gefragt, mit was man denn am Abend eigentlich beginnen möchte. Mhm. Und ich finde, es ist halt eigentlich das wichtigste Getränk des Abends, weil das den Abend einleitet. Das entscheidet auch häufig, wo der Abend enden wird. Man ist einfach noch am frischesten. Die Geschmacksknospen sind eigentlich noch am besten. Und komischerweise wird einem aber gerade im Bereich der Aperitifs leider ein ganz komisches Zeug teilweise serviert. Das heißt, für uns als Designer natürlich das Flaschendesign, wenn man da mal sich mal irgendwie so ein bisschen umguckt, bezieht sich das meistens auf irgendwie ein Design, was irgendwie gerade aus der Renaissance gefallen ist. Wenn man sich die Marketinggeschichten anguckt, es geht immer um Rezepturen, die mal irgendeine Oma, davon wieder eine Tante irgendwie, dass die das schon vor 120 Jahren genauso gemacht hat und jetzt hat man das Rezept gefunden, nochmal ausgegraben und das gibt's dann wieder in einer Flasche. Das sind meistens Getränke, die einfach nur auf Wasser basieren, die auf Farbstoff basieren, auf Unmengen Zucker und Geschmacksstoff. Und komischerweise ist es aber selbst, also werden einem solche Getränke dort serviert, wo aber man sich in der Küche wahnsinnig viel Mühe darum gibt, was man denn zu sich nimmt. Mhm. Also die ganze Kulinarik ist da weitaus weiter und fortgeschrittener als das, was wir eigentlich in einem Glas kriegt, man in eine Tüte Gummibärchen serviert. Okay. Und den Fakt fanden wir sehr konträr irgendwie, dass es halt selbst hier in Berlin, selbst in absoluten Sterne-Restaurants, bekommt man dann ein Aperol-Spritz oft quasi serviert, wenn man danach fragt. Und das finde ich so ein bisschen komisch im Sinne von, die geben sich so viel Mühe in der Küche, aber im Glas scheinbar nicht. Ja, ja. Als wir damit damals angefangen haben und so ein bisschen recherchiert haben, gab es auch noch keine Alternative in dem Sinn. Und wir haben dann einfach irgendwie gesagt, okay, wir wollen das anders machen, wir wollen das besser machen. Da wir beide Designer sind und erst damals noch nichts anderes konnten, haben wir dann halt einfach uns das Ganze erstmal aus einer Designperspektive quasi angesehen, auch aus einer, also Branding und dann so ein bisschen Marktanalyse betrieben und sind dann damit, ich komme ursprünglich aus Südwestdeutschland, sind dann zu zwei Winzern gegangen, die ich quasi noch von früher aus der Kindheit kenne und meinten eben, hier ist eine 160-seitige Präsentation. Wir würden gerne ein Getränk machen. Könnt ihr uns das herstellen? Und die waren aber alle so, ja, wir machen aber nur Wein und nach was soll es denn schmecken? Und wir waren noch damals, wir haben gar keine Ahnung, was das denn sein soll oder sein kann. Und dann meinten die immer zu uns, wir sollen das mal irgendwie ausprobieren und dann fing das Ganze an. Bei Stefan in der Küche haben wir angefangen, irgendwie rumzupanschen. Erstmals noch jeden Freitagabend. Das Ergebnis war natürlich immer super, weil wenn man mit Alkohol arbeitet, wird man irgendwann betrunken. Ja, und, das Ergebnis ist immer gut. Das Ergebnis ist immer super, bis man dann Samstagmorgens aufwacht, hat irgendwie so einen Schädel und es vielleicht auch mal irgendwie Freunde probieren lässt, die einen dann relativ schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückführen. Und aber wir haben das immer weiter betrieben und haben einfach geguckt, wie schaffen wir es, ein neues Getränk zu entwickeln. Weil du gerade sagst, die hier in Deutschland, Berlin, gebe ich ja völlig recht, die Aperitivkultur ist nicht so hoch, aber es gibt ja bekannte Nachbarländer, die ja da einen ganz anderen Stellenwert haben. Ja. Habt ihr euch da mal umgeguckt, ausprobiert, euch dafür interessiert, wie das zum Beispiel die Italiener machen, die sind ja, oder die Franzosen, die sind ja beide da auch sehr, sehr stark, gerade in diesem Bereich? Genau, in diesem Bereich, aber dennoch, also fast alle dieser Getränke beruhen eigentlich so ein bisschen auf der gleiche Machart. Das sind alle Spirituosen, das heißt, sie haben mehr als 100 Gramm pro Liter Zucker, weitaus mehr, also 300, 400, 500 Gramm teilweise, viel zu süß, basieren alle auf Wasser. Außer wenn man jetzt halt in den Bereich bis Wermuts geht. Wir bewusst machen keinen Wermut, also die Kategorie ist ein Weinaperitif. Für mich, ich mag persönlich nicht so ein bisschen der Wermutgeschmack. Es hat für mich immer, der Wermutkraut, immer so ein bisschen was Nasses, Feuchtes. Häufig werden da auch ja noch Dresdabrände zugesetzt. Also es hat auch noch mehr so ein bisschen was Schnapsigeres, Alkoholischeres. Und sowohl Stefan als auch ich, also wir lieben den Effekt von Alkohol, aber wir sind beide nicht der, wir mögen nicht so den Geschmack von Alkohol. Dementsprechend waren uns auch viele Dinge dann einfach zu schnell zu alkoholisch. Also alles, was so ein bisschen oberhalb der 20, 22 Volumenprozent geht, wird dann halt auch gleich immer relativ schwer. Ja. Deshalb waren wir einfach auf einer Suche nach einem Getränk, irgendwas zwischen 15, 19 Volumenprozent. Und da gibt es relativ wenig eigentlich. Ja. Und wie lange hat das Ganze gedauert, dieses Produkt? Also jetzt, klar, das Design und das Branding-Strategie ist, glaube ich, euch am einfachsten gefallen für den ganzen Prozess, oder? Nee. Dadurch, dass wir zwei Designer sind, es ist irre schwer, auf eine Meinung zu kommen. Ja. Also die Idee mit der Kugel hat anderthalb Jahre gedauert. Ist für uns das Symbol generell der untergehenden Sonne. Wir wussten eben immer, wir haben uns natürlich alles im Internet angesehen, was es gibt an Etiketten. Und die Idee war quasi immer, wir wollten eine Flasche schaffen, die eigentlich so einen Vasencharakter hat, die quasi so schön ist, dass man sie nicht wegschmeißt. Das Ziel haben wir so ein bisschen verfehlt, weil da von oben nichts reingeht, aber trotzdem sagen die meisten unserer Kunden, dass sie die Flasche so schön finden, dass sie nicht weggeschmissen wird. Also sie hat dann trotzdem so das Ziel erreicht, dass sie quasi weiterwirkt, auch wenn die Flasche schon bereits leer ist. Und generell die Entwicklung, also wie wir halt vorgegangen sind, wir sind halt erstmal hier in Berlin auf Märkte, dann kam irgendwie Corona, das heißt, wurde ganz viel im Internet bestellt und haben dann einfach alle möglichen Kräuter, Rohwaren, Frischwaren etc. bestellt, die irgendwie spannend klangen, haben die anfänglich erstmal in einen Alkohol angesetzt und dann einfach geguckt, wie halt über eine gewisse Dauer Farbstoff und Geschmacksstoff extrahiert wird. Ja. Das kann man ein bisschen pushen durch äußere Faktoren wie Wärme oder Vakuum. Oder Vakuum oder Zeit oder genau. Gibt es ganz verschiedliche Faktoren und wir haben das dann quasi alles angefangen zu digitalisieren, was unser großes Glück war, in dem Sinn, dass wir dann quasi immer wieder jeden Tag uns quasi getroffen haben, alle Stoffe probiert haben, das aber auch immer gleich alles notiert und digitalisiert, was auch heutzutage noch unser Glück ist, weil wenn wir jetzt halt irgendwie nach einem Rohstoff suchen, der irgendwie pfeffrig schmeckt und grün ist, dann kann man da einfach digital in der Datenbank danach suchen und muss nicht erstmal wieder bei Null anfangen. Ja, und clever. Man wird ja immer betrunken. Es schmeckt ja nicht besser. Und genau, wir haben uns dann quasi so vorgearbeitet, haben dann erstmal irgendwie rausgefunden, gibt es Stoffe, die miteinander irgendwie funktionieren, gibt es Stoffe, die ähnlich lang brauchen, gibt es Stoffe, die gar nicht miteinander harmonieren, die dann aber auch, warum ist es dann aber auch so? Es gibt beispielsweise, also jeder Stoff hat eigentlich immer so einen absoluten, wir nennen das immer einen Sweet Spot, also wo quasi so der maximale Ertrag an Aroma und Farbe abgegeben wird, bevor das kippt, bevor dann so Gerbstoffe rauskommen, Trubstoffe etc., die man halt einfach nicht haben möchte. Und diesen Punkt haben wir quasi für jede Frucht oder Rinde oder Wurzel oder Botanical quasi für uns definiert. Und haben halt dann einfach geguckt, kann man das teilweise gruppieren? Bringt die Gruppierung, forciert die teilweise auch nochmal mehr, weil dann zwei Stoffe miteinander auch wieder agieren. Oder heben sich welche auf, ne? Und genau, oder heben sich auch welche auf und es braucht dann einfach wieder doppelt so lange. Ja. Ja, diese Arbeit hat in etwa 2-2,5 Jahre gedauert. Das Design lief halt immer parallel, das heißt, wir haben uns jeden Morgen eigentlich sukzessive also um 9 Uhr hingesetzt, probiert. Immer so 1,5 Stunden, danach ist man eigentlich auch durch und danach ging es ans Design und da wurde viel gestritten und viel gekämpft um Ideen. Für uns war es immer klar, wir wollen mit der Symbol, also des angeschnittenen Kreises arbeiten. Es war halt irgendwie über 1,5 Jahre immer auf dem Etikett und in irgendeiner Nacht, und ich glaube, da war ein bisschen Alkohol im Spiel, ist dann irgendwann mal die Kugel hoch auf die Flasche gewandert. Und dann waren wir beide so, wow, das gibt's noch nicht. Es gibt keine andere Flasche, die so aussieht. Und dann war das eigentlich ein kleiner No-Brainer. Ja. Im Sinn, also dann ging es eigentlich eher nur noch, das hat dann auch 3 Monate gedauert, quasi. Was ist das, was wir da eigentlich da oben drauf packen? Noch ein Stück Plastik wollte man nicht auf die Welt setzen, von daher war es relativ schnell klar, es muss irgendwie Holz sein, aber da muss man auch erstmal jemanden finden, der einem so eine schöne Holzkugel produziert, dann muss man, es hat 3 Monate gedauert, bis wir einen Klebstoffhersteller gefunden haben, der quasi den Deckel mit dem Holz zusammen verklebt, auch das ist nicht so leicht herauszufinden, wie das geht und genau, so, das dauert alles immer ewig Zeit, aber es macht irre viel Spaß. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das heißt, ist so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, das ist so ein bisschen, man steigert sich dann da so rein. Ja, genau. Genau. Das heißt, ihr habt 2019 begonnen oder irgendwie 2018? Genau, 2019, ja, im Sommer. Und habt ihr das fertige Produkt gehabt, wo sagt er, das ist es und jetzt kann es damit, gehen wir jetzt auf den Markt. Wie lange das genau, wir hatten eigentlich dann immer so relativ bald, also was heißt relativ bald, nach 2,5 Jahren, Freunde und Familie haben damals schon gesagt, wir sind verrückt, hatten quasi 3 fertige Rezepturen. Und dann ging es aber eigentlich so um ja, eine Phase des Markteintritts, beziehungsweise auch generell dann halt darum, wie stellen wir eigentlich so ein Produkt her, kam da dann halt auch relativ schnell so dahinter. Natürlich haben wir verschiedene Lohnhersteller gefragt. Ja. Die waren halt alle so, ja, wir können das für euch machen, aber wir müssen halt eigentlich dann so arbeiten wie alles andere auf dem Markt, das heißt mit pulverisierten Aromastoffen. Ja. Wir arbeiten nur mit frischen Rohwaren, mit echten Zutaten. Das machen wir auch heute noch. Also in der letzten Produktion waren es, glaube ich, knapp 4 Tonnen Zitronen, die wir alle mit der Hand geschält haben. Oh, okay. Das dauert sehr lange. Ja, mit sehr vielen Menschen. Ja. Und da ging es aber dann auch erstmal, okay, wir brauchen dazu einen Ort. Wir sind ja jetzt nicht irgendwie Winzer und können da auf irgendeinen familiären Background irgendwie zurückgreifen, sondern wir haben quasi ja bei Null gestartet und haben dann im Gesundbrunnen quasi eine Produktionshalle erstmal für uns gefunden. Mhm. Ich glaube, das Finden hat schon ein Jahr gedauert. Mhm. Und dann mussten wir die erstmal 3 Monate ausbauen, komplett sanieren auf unsere quasi Machart auch hin. Da war davor irgend so ein Event-Typi drin, mhm, und hat aber gar nicht so zu uns gepasst. Und jetzt ist das alles irgendwie auf neuestem Stand, und es macht halt irre viel Spaß zu arbeiten. Da stehen jetzt halt sehr viele Tanks. Ja. Auch das war halt auch erstmal was, wir waren ja mal Designer, mhm, und ja, jetzt haben wir da tausende von Liter Wein liegen, Essenzen liegen, das mussten wir auch erstmal alles irgendwie erlernen, mhm, also die legt man ja sicher nicht da einfach nur so hin, sondern die Wein will ja auch maintained werden, ja, mhm, und das ist alles sehr viel Arbeit, und mhm, das haben wir aber einfach knallhart so durchgezogen. Und genau, haben dann irgendwann im Herbst, wann war das denn, 2020, eine Flasche quasi auf Instagram gestellt, waren dann also einfach so ein 3D-Rendering, so, das wird unser neues Produkt, waren dann eigentlich sofort über Nacht ausverkauft. Echt? Krass. Der erste, ja, Batch war, ich glaube, innerhalb von fast 24 Stunden war der eigentlich irgendwie weg. Wie groß war der erste Batch? 1200 Flaschen, okay, damals. Also okay, krass. Ich muss aber auch dazu gestehen, es kam halt Bestellungen aus ganz Europa und wir dachten halt damals noch, es gibt halt einen europäischen Freihandel, ja, und man wird dann natürlich, dürfen wir Alkohol nach Europa verschicken. Ja, ja. Bis dann uns irgendwann mal der Zoll darauf aufmerksam gemacht hat, dass dem nicht so ist, mhm, dass es eine Alkoholsteuer gibt, die in jedem Land quasi abgeführt werden muss. Da haben wir das quasi erstmal eingestellt, haben es trotzdem verschickt. und genau, haben dann einen zweiten Batch produziert, mit dem haben wir dann quasi noch Weihnachten gemacht, waren dann wieder sofort ausverkauft. Haben dann nochmal einen dritten gemacht im Januar, war dann wieder gleich ausverkauft. Und dann waren wir eigentlich irgendwie so ein bisschen an einem Punkt, wo wir dann gesagt haben, okay, krass, anscheinend gibt es hier irgendwie einen Markt, gibt es irgendwie eine Nachfrage, weil wir wussten das ja gar nicht, ob A ist nur uns eigentlich so gut schmeckt, und ja, gibt's eigentlich einen Markt, gibt's wirklich eine Nachfrage nach so einem Produkt, weil wir, mhm, sind nicht gar nicht von dem Bereich, und das war ja eigentlich bis dato immer nur so eine Idee. Und genau, dann haben wir nochmal uns richtig zusammengesetzt, 3 Monate, und sind nochmal quasi alle Produktionspläne durch und halt wirklich geguckt, wie können wir quasi so eine hohe Nachfrage erstmal irgendwie stillen, ohne dass wir uns auch selbst irgendwie umbringen von lauter Arbeit. Und genau, haben dann quasi ein bisschen ein kleines Team zusammengestellt, und sind seitdem nicht mehr ausverkauft gewesen. Okay. Mhm. Bei ähnlich großem Wachstum. Also es läuft seitdem echt so aufsteigend. Und das ist irre. Also es macht einfach irre viel Spaß, weil wir jeden Tag was Neues machen. Mhm. Meine Frau denkt immer, ich bin verrückt. Weil na klar hat man irgendwie davor deutlich leichter Geld verdient. Mhm. Aber es macht einfach so viel Spaß. Es ist irre. Es ist unser Baby. Vorstellen. Und wir machen alles zum ersten Mal. Also sage ich halt wirklich immer, wir machen alles, was wir machen, machen wir zum ersten Mal. Wir haben keine Ahnung mit dem, was wir da machen. Mhm. Das ist so geil. Es ist natürlich auch so, dass dass man ja jetzt nicht einfach nur bezahlt wird durch das Geld, was man verdient, sondern man hat auch noch die Anerkennung und das positive Feedback. Und ich denke, das ist sicherlich auch nochmal so ein extra positiver Aspekt, wenn man sowas macht. Total. Also vor allen Dingen, ich war fast 20 Jahre davor Designer, und da kennt man dann nach 20 Jahren schon so seine Stellschrauben, wo man irgendwie weiß, das und das muss ich machen, dann gefällt es den Leuten. Mhm. Dann kann man auch sehr leicht und gutes Geld verdienen. Natürlich ist immer noch sehr viel Arbeit, aber man hat das unter Kontrolle. Dadurch, dass wir beide gar nicht aus dem Fach kommen, ist halt jetzt natürlich die Anerkennung, also wenn wir irgendwie in einem Feinschmecker-Magazin oder sowas erwähnt werden, als absolute No-Names, also wir sind ja null vom Fach, wir bringen auch keine persönlichen Beziehungen, Strukturen etc. mit, wir sind da absolut, grätschen wir da in so eine Branche irgendwie rein, wo jetzt aber auf einmal so ein großer Aufschrei irgendwie herrscht, wer sind denn jetzt die Typen, wo kommen die denn her? Weil wir kommen halt dann wie von der Decke gefallen. Und das ist halt einfach irre geil. Wir sind die kompletten Underdogs, wir haben nichts zu verlieren. Wir haben auch keine Investoren irgendwie drin. Also wir sind auch niemandem eine Rechenschaft irgendwo schuldig, sondern wir machen nur das. Also sonst wäre es auch nie zu dieser blöden Idee mit den Kugeln gekommen, die ja eigentlich also sehr teuer sind, ja. Aber jeden Cent wert. Mhm. Und das kann man nur machen, wenn man zu 100% davon überzeugt ist, ja. Und sich auch so das Verrückte beibehält. Und das geht nur, wenn man selber und alleiniger Entscheider ist. Ja. Naja. Naja, aber das als muss man dir als Designer ehrlich sagen, das Auge trinkt mit. Ja. Und hier ist man schon irgendwie angefixt durch das Aussehen. Ja. Aber jetzt haben wir so viel gesprochen, sollten wir nicht mal probieren. Wir sollten mal probieren. Also vielleicht müsstest du, also wir machen natürlich, wir haben ja ein Foto, ich habe auch gerade von Instagram ein Foto gemacht für Instagram. Aber wir sollten auch beschreiben, wie das aussieht. Denn wir haben ja auch Hörer, die nur zuhören. Genau. Das jetzt nicht sehen. Ja, würdest du vielleicht selbst deine Flasche mal mit Worten, du bist ja der Seitergast, der Besten, du, ich, normalerweise mache ich das immer, aber ich glaube, ich würde jetzt dir gerne diese Aufgabe einfach mal übergeben. Es gibt also erstmal zwei Produkte, vielleicht muss man das vorab sagen. Genau. Ihr habt auch gleich mit zwei begonnen oder habt ihr erst eins gemacht und dann das zweite nachgeschoben? Wir haben erst mit dem ersten begonnen, das ist Bright Lemon. Das war für uns ein bisschen eine strategische Entscheidung, weil wir einfach hier aus dem Nichts kommen und dann wollte man nicht von Anfang an die Diskussion, ich mag jetzt den lieber oder den, sondern wir finden auch beide so stark, dass wir eigentlich die nicht in eine Konkurrenz zueinander stellen wollen. Wir haben den gelben, der Bright Lemon, ist quasi mit einer gelben Holzkugel, die in Bayern gedrechselt wird. Die dient dann quasi auch dem Verschluss, das heißt, wenn ich die drehe, wenn man mit dem Mikro ein bisschen näher geht, dann ist sie quasi auch offen. Mhm. Da ist einfach, der Verschluss ist dann quasi eingeklebt. Das wunderschöne Produkt heißt Bright Lemon, basierend auf 7 verschiedenen Zitronensorten. Wir haben einfach rausgefunden, es gibt ja irgendwie mehr als 250 Sorten Zitronen. Die schmecken halt alle in sich unterschiedlich schmecken alle irre. Wie viel habt ihr denn probiert, um zu sagen, die 7 sind's? Also wo geht man da hin, zu sagen, kannst jetzt nicht zu deinem Supermarkt um die Ecke gehen und sagen, ich gucke mir jetzt die 5 Sorten Zitronen hier an, geht's erst weiter sozusagen. Genau, da muss man lange forschen. Natürlich gibt's verschiedene Märkte, also wir sind halt beim Großmarkt gewesen, wir sind beim Bio-Großhandel gewesen. Dann kann man aber vieles auch im Internet bestellen. Dann hatten wir auch mal irgendwie privat Ehenurlaub auf Sizilien gemacht. Dann nimmt man halt da sich mal noch irgendwie 2 Tage Auszeit, fährt halt da mal irgendwie hin. Und irgendwann kriegt man halt irgendwie so ein Wissen. Ich muss dazu sagen, es sind nicht immer die 7 gleichen Zitronen. Dadurch, dass wir jetzt halt ganzjährig produzieren, müssen wir auch nochmal so ein bisschen gucken, was bietet eigentlich irgendwie der Markt. Aber eigentlich haben wir so jetzt ganzjährig, zu 99% sind es immer italienische Zitronen. Einmal die Amalfiküste quasi runter bis nach Sizilien. Und da gibt es einfach irre spannende Sorten. Ja. Was wir halt nur so schade fanden, das haben wir natürlich auch ausprobiert. Es gibt halt einen Zitronengeschmack, der ist auf pulverisierter Basis. Da nimmt man 10 Kilo, schüttet man in 1000 Liter. Dann schmecken die halt nach Zitrone. Ja. Problem ist, das Pulver hat noch nie eine Zitrone gesehen und ist halt ein DIN-genormter Zitronengeschmack. Und heutzutage schmeckt halt das, was in einem Joghurt oder in einem Müsli, wo überall Zitrone draufsteht auf Produkten, ist halt genau das drin. Und wir fanden halt das sehr schade und waren halt eher so, hey, lass doch mal 7 nehmen, weil die schmecken in sich alle schon komplett unterschiedlich. Wenn wir 7 nehmen, haben wir eher so eine Art von Zitronenwelt, die einfach deutlich komplexer ist, als wenn wir jetzt nur einmal irgendwie was Pulverisiertes nehmen würden. Dazu haben wir Pfirsich und Aprikose. Generell, es ist ein Weinaperitif. Wir arbeiten mit dem Nico Espenschi zusammen, ist ein Winzer aus Rheinhessen, aus Flohenheim. Und Nico hat für uns quasi, oder wir haben mit ihm zusammen einen Riesling entwickelt. Auf dem basiert quasi unser ganzes Getränk. Die Kategorie heißt Weinaperitif. Wie erwähnt, wir haben Pfirsich und Aprikose. Das passt immer sehr, sehr gut zu einem Riesling. Das Bittere, was ihr gleich im Nachgang hinten schmecken werdet, das ist China-Rinde. Die kommt aus Ecuador. Auch da nehmen wir natürlich nur die frische China-Rinde und nichts irgendwie pulverisiertes. Dann haben wir noch Enzianwurzel mit drin, kommt aus Frankreich. Und dann gibt es so ein bisschen mediterrane Kräuter, das heißt wilder Thymian, Rosmarin und ein Hauch von Meersalz. Hat jetzt so, wie es in der Flasche ist, hat es 18,5 Volumenprozent. Ich würde euch das jetzt einfach mal servieren. Und das schmeckt dann natürlich nie gleich. Denn wenn ihr unterschiedliche Zitronensorten nehmt, dann ist das ja geschmacklich nie. Genau, aber es fängt schon beim Wein an. Ja, ja, das auch. Natürlich. Ja, ja. Der Wein hat schmeckt auch immer ein bisschen unterschiedlich. Und dementsprechend, klar, das ist ein Naturprodukt. Schreibt ihr ein Produktionsdatum drauf, dass er sagen kann, pass auf, im Jahre 2022, die Abfüllung im Mai hat mir viel, viel besser geschmeckt als die im Dezember. Oh, da ein bisschen mehr. Also, da kommt der Ausgleich. Muss noch fahren, darum. Du kannst mir sparsam. Ich schenke mir auch was. Ja, bitte. Also das riecht so tatsächlich. Also erstmal ist es dunkelgelb, also schon golden, würde man glaube ich nach dem BSET-Standard sagen. Es ist klare Flüssigkeit. In der Nase, finde ich, kommt der Enzian bei mir sehr stark durch und damit die Zitrone. Er hat da sofort den Anschein eines Aperitifs. Genau, und ich, im ersten Anruf mit diesem starken Enzian Geruch, habe ich so ein bisschen das Gefühl, so irgendwas, das ist irgendwas Altes, wie du vorhin schon sagtest, seit 120 Jahren. Es kommt mir so ein bisschen auf wie so ein bisschen, es könnte ein Wermut sein. Ja, genau, ja. Wenn man nur dran riecht. Ja. So, das ist oder so ein Neupra, irgendwas in der Art. Aber im Geschmack ist es, finde ich, erstmal sehr schön, so ein bisschen ölig auf der Zunge. Ja. Und man merkt, ja, den leichten Alkohol merkt man auf jeden Fall. Mhm. Und dann entwickelt sich so ein bisschen das Zitronenaroma so langsam auf der Zunge. Und im Abgang merke ich so leicht die Kräuter. Das und dann kommt das Bittere. Genau. China-Rinde. Und das ist auch anhaltend. Ja, sehr lang anhaltend. Ja, das ist deutlich da. Zum Schluss. Also die China-Rinde ist es wirklich gut rauszuschmecken. In der Tat, es kommt erst dieser Zitronengeschmack und dann das Kräuter, ich dann bitte. Genau, dann kräutig und dann die Schmecke. Am Anfang gar nicht. Ja, das hatte ich auch. Und vor allem, es riecht ganz anders, wie es schmeckt, finde ich. Weil diese Enzian-Note, die habe ich kurz bevor die China-Rinde kommt. Aber die finde ich in der Nase ist viel, viel präsenter. Ich habe mittendrin, ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, den muss noch mal ein bisschen. Genau. Ja, wir haben noch. Ich habe so einen Umami-Effekt. Ja. Ja. Ja, also wir haben das schon, es ist schon ein bisschen designt, das Getränk. Ja. Und es sind schon alle Nuancen sind da ganz bewusst gesetzt. So. Mhm. Ist für uns wie so eine Salatsoße, irgendwie so zu erzeugen. Und es muss der ganze Mund muss bespielt werden. So bei allen unseren Getränken ist das eigentlich immer so. Da setzen wir sehr großen Wert drauf. Also wir gehen halt nicht irgendwie nur auf die eine, also häufig werden wir verglichen, in Anführungsstrichen, mit irgendwie Limoncello, der halt einfach nur auf Zitrone, Wasser, Zucker irgendwie geht und dann Vollgas. Das ist uns irgendwie zu simpel, irgendwie ein bisschen zu eindimensional. Das ist hier deutlich komplexer. Also ein ganz komplexer Geschmack. Wie viel muss da draufstehen, ne? Wie viel Zucker drin ist? Ne? Nee, müssen wir nicht draufschreiben. Achso, ich dachte. Was habt du hast ja gesagt, bewusst Zucker runter. Doch, ja. Wie viel Zucker ist dann da drin? In etwa 135 Gramm. Also fast ein Drittel von den gängigen Kollegen, die auf dem Markt sind. Genau, ja. Ja, ja. Und ich finde, dass es dem sehr gut steht. Also ich finde, ich vermisse gar nichts an Süße. Das kommt, glaube ich, durch den... Ist auch nichts an Süße. Genau, also ist wirklich komplett... Also ich finde, es ist auch süß. Ich meine, klar, 135 Gramm ist schon... Also was ich jetzt nicht so rausschmecke, ist der Riesling. Also ich hatte jetzt so ein bisschen vielleicht noch so ein... Eher, ich kannte es ja nicht. Ich hatte einen eher weinartigen Geschmack erwartet und natürlich auch so ein bisschen das Riesling-Schwänzchen. Aber das ist nicht, denn am Ende kommen ja die Bittertöne durch. Ist der Riesling nur der Träger oder habt ihr mal auch experimentiert, warum dieser Riesling, weil du sagtest, der Riesling wurde dafür Anführungszeichen designed? Mhm. Warum benutzt ihr den Riesling als Träger? Ihr hättet was anderes als Träger nutzen können. Keine Ahnung. Was fällt mir so spontan jetzt ein? Irgendeinen anderen Likör zum Beispiel oder was weiß ich, Neutralalkohol oder ein Gin und regelt dann später runter oder ein Wodka und regelt später runter. Ja. Wäre alles möglich gewesen. Als wir damit angefangen haben, haben wir immer mit Wasser gearbeitet. Wasser und natürlich Neutralalkohol. Das Komische, was wir da fanden, war, dass wir irre viel Aufwand erstmal betreiben mussten, um das Wasser einen Geschmack zu geben. Ja. Und das war auch wieder irgendwie so ein komischer Zufall. Irgendwann haben wir da mal Wein statt Wasser genommen. Mhm. So wie Jesus. Und, ja, aber das ist ja, glaube ich, auch das. Also ich meine, weinhaltige Aperitifs sind eine genau. bekannte Lösung. Ja. Und irgendwann waren wir so, krass. Also per se, jedem schmeckt ja erstmal Wein oder Traubensaft. Also das hat man schon mal ganz viel auf der Habenseite, ja, so, ja. wenn man so arbeitet. Ja, wir selbst, Stefan und ich, wir lieben vor allen Dingen deutsche Weine. Und für uns war dann relativ schnell klar, es muss halt ein deutscher Wein sein. Mhm. Auch da ist es halt wieder für uns ein Nachhaltigkeitsaspekt. Wir wollen jetzt nicht halt nicht auf dem Markt irgendeinen Fasswein kaufen, sondern wir wollen einen Winzerwein kaufen. Auch mit dem Winzer zusammenarbeiten und da richtig irgendwie was zusammen entwickeln. Und ja, das ist vielleicht auch noch irgendwie eine ganz lustige Anekdote. Wir hatten halt immer, hier in Berlin gibt es einen großen Großmarkt, da sind wir mal hingefahren, als wir es getestet haben, dass wir halt einen Wein kaufen können, den es quasi das ganze Jahr gibt. Ja. Es war damals noch eine Riesling Spätlese, mit der wir gearbeitet haben, also war dann eher in Richtung Mosel. Mit der wir quasi experimentiert haben. Und als wir dann quasi fertig waren, sind wir auf eine Webseite gegangen, die heißt Junge Winzer oder kenn ich. Und da sind wir einfach nur eigentlich mehr oder weniger nach dem Bild und dann auf der Webseite passen die zu uns, passen die nicht zu uns, haben dann quasi 15 Winzer aus Pfalz, Rheinhessen und so ein bisschen Moselgegend noch kurz quasi rausgesucht, haben die angeschrieben, haben gesagt, hier, guckt mal, wir haben ein Experiment vor. Wir wissen nicht, ob es klappt, aber wir würden euch mal gerne kennenlernen, mal gerne was zeigen. Mhm. Sind dann quasi runtergefahren für eine Woche, haben dann wie so eine Tour gemacht und haben dann, ich hatte mega Angst vor dieser Woche, weil ich dachte, die jagen uns vom Hof, weil wir sind halt da hingefahren, also guck mal, hier sitzt dein Wein, hier sind unsere Essenzen aus Berlin, jetzt schütten wir es zusammen, jetzt probieren wir. Mhm. Und das Spannende war wirklich, von den 15 Winzern waren 15 dabei, die gesagt haben, es schmeckt irre geil, da wären wir sehr, sehr gerne mit dabei. Mhm. Und wir konnten uns dann quasi so den passenden für uns aussuchen. Das ist dann eigentlich schon relativ schnell auf den Nico gefallen, weil der einfach das Getränk sofort verstanden hat. Mhm. Er per se niemand ist, der eigentlich was trinkt, was oberhalb der 15 Volumenprozent liegt. Mhm. Aber da meint er, das schmeckt richtig gut. Mhm. Da wäre er gerne dabei. Mhm. Und Riesling ist einfach eine mega spannende Weinsorte, die einfach ganz viel mitbringt, auf der wir aufbauen können. Auf jeden Fall. Mhm. Bleib mal kurz vom Riesling. Ich muss jetzt weiter bohren. Euer Thema, der Riesling Design, was ist denn das jetzt an, was muss ich mir jetzt vorstellen, ist das jetzt für euch eine spezielle Riesling-Pflanze, ein spezielles Gebiet, wo es angebaut wird? Was macht ihr mit dem Riesling anders als den Riesling, der normalerweise in seinen Flaschen verkauft? Der ist so ein bisschen fruchtsüßer quasi ausgebaut, als jetzt sein normaler Riesling, den er quasi in der Flasche anbietet. Das ist eigentlich schon mehr oder weniger sein. Das heißt, das ist sozusagen von der Frucht her das Gleiche, bloß er baut in dem Keller halt anders aus. Genau. Okay, jetzt verstanden. Mhm. Jetzt, okay. Mhm. Und eine höhere Fruchtsüße heißt also auch dementsprechend, ist es schon der Zuckeranteil, der als auch hier in dem Getränk jetzt vollkommen drin ist, oder ist es der Zuckeranteil, den er noch obendrauf setzt? Also? Da kann man in etwa, also der Großteil kommt eigentlich direkt schon aus dem Wein. Okay. Mhm. Aber natürlich müssen wir immer ein bisschen natürlich, klar, nochmal, ich hätte jetzt gesagt, also weil du hast vorhin gesagt, 135 Gramm pro Liter, Milligramm pro Liter, da muss man ja schon dann fast in die Bärenauslese gehen oder in die Trockenbärenauslese, und ich glaube nicht, dass Nico so häufig Glück hat, dass er das Risiko eingeht. Nee. Das ist auch zu südlich für Trockenbeere Auslese zu machen und die dann quasi euch zur Verfügung zu stellen. Okay, habe ich verstanden. Okay, cool. Und Weinbasis wäre stehen geblieben und das Thema Riesling. Habt ihr das auch mit anderen Rebsorten beziehungsweise mit anderen Weinen probiert? Ja. Also, keine Ahnung, was war jetzt auch? Wir haben fast alle deutschen Weine durchprobiert. Mhm. Aber mit dem Riesling war das auf jeden Fall immer so am frischendsten. Ja, naja, genau. Riesling ist natürlich schon sehr erfrischend. Ja. Und ich glaube, der Riesling, also Riesling allgemein gewinnt auch, wenn man da noch Massen macht. Ja. Die Basis ist nämlich sehr gut. Hat einen gewissen Säureanteil dabei, den du auch brauchst bei einer Spirituose, um das irgendwie auch ein bisschen auszubalancieren. und natürlich die, ja, die Rieslinge auch an sich geschmacklich sehr komplex auch daherkommen und nicht so einfache Weine sind. Gell? Das heißt, man kriegt dann automatisch schon relativ viel Komplexität auch. Ich weiß nicht, wie das mit den Essenzen ist, wenn man hinzufügt, aber ich denke, da ist der Riesling auch sehr gut empfänglich dafür. Ja, die Unterschiede waren deutlich. Mhm. Okay, gut. Jetzt habt ihr jetzt quasi das Produkt dann auf den Markt gebracht, habt es verkauft und wann kam dann quasi die rote Flasche oder das Gegenstück? Vielleicht ganz kurz, hast du schon was zur Flasche und zum Design gesagt? Noch gar nicht, gell? Ja, das war ja eigentlich, so haben wir angefangen. Genau. Du bist immer der was zur Flasche, okay, zum Design sagt. Genau. Dann mache ich das jetzt mal kurz, weil Thorsten hat sich ja quasi jetzt hier geschickt aus der Affäre gezogen. Es ist eine, also erstmal Füllinhalt sind 0,5 Liter. Ist es eine Standardflasche, was ich hier in der Hand habe? Oder ist es auch irgendeine besondere Flasche? Das ist eine ganz besondere Standardflasche. Eine ganz besondere Standardflasche. Das ist immer sehr gut, weil Flaschenthema gerade bei Spirituosen ist ja auch wohl die letzten Jahre ein großes Problem gewesen. Das heißt, ihr habt euch bewusst auch für was Besonderes entschieden. Also die Flasche ist erstmal braun, ne, 0,5. Geht relativ, sag ich mal, sieht fast aus wie so eine Pille, würde ich sagen, mit oben dem Ausfluss Nupsi drauf, der halt auch relativ breit ist. Jetzt hast du gerade so einen Standard-Ausleerer mit reingemacht, beziehungsweise einen Portionierer. Und 0,5. Aber warum die Flasche in dem Design? Warum hätte man nicht irgendwas nehmen können? Das ist jetzt, glaube ich, nichts Standardmäßiges. Also nicht standardmäßig, was gängig ist. Also wenn ich jetzt in die Regale gucke, erinnert so ein bisschen an eine große Medikamentenflasche. Genau, finde ich auch. So ein bisschen, ja. Ja. Also auch da waren wir wieder relativ eigen. Also tendenziell war es so. Wir wollten, wie schon erwähnt, die Vase entwickeln. Wenn man eine eigene Flaschenform entwickeln möchte, geht es in etwa so ab 300.000 Stück los. Genau, das musste richtig ziehen. Ja. Zwei Jahre Vorlaufzeit. Ja. Und dann musste erstmal die Flaschen abnehmen. Wir hatten jetzt weder das Geld noch die Zeit. Es war Corona. Von daher war uns relativ klar, okay, wir müssen einfach eine Standardflasche nehmen. Standardflasche eben aber wieder mit der Vase ist halt relativ schwierig zu generieren, quasi, dass wir so einen Aha-Effekt haben. Und auch da waren wir dann wieder, wir haben aus Europa, würde sagen, jede Flasche, die es irgendwie auf dem Markt gibt, kommen lassen. Haben uns Samples schicken lassen, haben uns die alle angesehen und sind irgendwann auf dieses schöne Modell gestoßen, was noch keiner kennt, weil sie eigentlich, wir sind auch die Ersten, die da drin eine Spirituose abfüllen. Wir haben dieses Flaschendesign gesehen, waren direkt Feuer und Flamme, das passt zu uns. Es hat die runde Form, passt super zu der Kugel, hat dadurch was super Ikonisches. War relativ. Was wird normalerweise abgefüllt in dieser Flasche, wenn du schon sagst, das sind die Ersten, die da Spirituosen drin abfüllen? Mhm. Ich denke mal, andere machen da eher so ein bisschen Öl beispielsweise rein. Okay. Mhm. Genau, ist eine recycelte Flasche, was auch sehr, also sind 85% aus recyceltem Glas. Das war uns auch sehr, sehr wichtig, dass wir da eben nichts aus Weißglas quasi produzieren. Mhm. Genau, also ganz tolles Ding. Und zum Label gehabt, also ein großes Label, was fast ganz um die Flasche rumgeht, was auch relativ breit ist. Vorne steht erstmal drauf Ode, wird auch so ausgesprochen, oder? Genau. Man sagt nicht Ode, sondern Ode. Nee, ist die Ode an die Freude. Ja. Genau, die Ode. The Natural Aperitif, Bright Lemon, natürlich auch das Etikett in Gelb. Und sehe ich das richtig oder ist es hier ausgekippt, dass da so eine leichte Zitronenandeutung drauf ist? Nee, das ist nur gerade beim Ausgeben. Beim Ausgeben passiert, okay. Eigentlich einfarbig, genau. Okay, ist eigentlich einfarbig, genau. Dann gibt es auch einfarbig. Genau, dann gibt es also einen relativ, sage ich mal, modernen Schriftsatz, den ihr im Einsatz habt. Arbeitet hier auch mal mit so ein paar Designelementen, wo ihr quasi die Brackets, wie heißen das eigentlich auf Deutsch, die Klammern, genau, so ein bisschen auseinandergeschoben habt und da ein bisschen auch mehr, ja, Symmetrie mit dem oberen Teil des Etikettes und dem Labeling zu kriegen. Und dann finde ich es sehr interessant. Links ab geht es quasi zu den ganzen Pflichtangaben mit Enjoy Within 3 Months, kommen wir gleich noch drauf. Natürlich die Pflichtangaben sind mit drauf, logischerweise. Und genau. Auf der rechten Seite geht es dann so ein bisschen im Gelben weiter, dann auch wieder mit modernem Schriftsatz, so ein bisschen ja, das Getränk beschrieben wird. Mhm. Und dann kommt so ein bisschen der Stilbruch, aber bestimmt bewusst gewählt, weil, wie gesagt, ihr seid ja vom Fach, wo es dann in so eine leichte rosa eine Note übergeht, wo dann so ein bisschen draufsteht, wie man es denn eigentlich am besten konsumieren sollte, sag ich mal so. Ja? Mhm. Und genau. Und ja. Willst du uns vielleicht dazu noch was erzählen? Ja, also auch da ist so ein bisschen, wir haben uns da, wir sind ja beide Designer und auch so ein bisschen so die Lebenswelt unserer potenziellen Konsumenten quasi angesehen. Und fanden auch da wieder irgendwie das sehr komisch, dass man halt irgendwie heutzutage als moderne Menschen, die irgendwie, ich weiß nicht, Apple-Produkte irgendwie lieben und irgendwie E-Bikes fahren, aber dann als Aperitif ein Getränk trinken, was einen Haufen Ornamente drauf hat und verschnörkeltes italienisches Design aus 1700. Mhm. Ja, waren beispielsweise auch, also es gibt halt kaum ein, im Bereich der Aperitive gibt es kein Etikett, was einfach mal ganz clean und aufgeräumt irgendwie daherkommt. So positionieren wir uns quasi auch einfach auf dem Markt, quasi als Getränk für einen modernen Konsumenten, was einfach, ja, einen anderen Zeitgeist entspricht, ja, quasi. Mhm. Und nichtsdestotrotz wollen wir aber weiterhin, wir sind im Bereich der Aperitive. Aperitive trinkt man immer zusammen. Es ist jetzt nicht irgendwie eine Flasche Rotwein, die man abends zu einem guten Buch trinkt. Mhm. Aber wir sind ein sehr social Drink. Von daher gibt es natürlich auch auf dem Etikett ein paar so spielerische Elemente. Immer bei den Rezepturen hat man noch so kleine lustige Augen, die symbolisieren sollen, was mit einem passiert, wenn man das trinkt. Mhm. Und so weiter. Also das Ganze Ode soll Spaß machen, deshalb auch die Kugel, deshalb auch das extravagante Design. Wenn so eine Flasche auf dem Tisch steht, dann ist das immer irgendwie ein Hingucker und darum geht's. So, einfach Spaß machen, schön sein und auch zu wissen, dass man sich was Gutes tut. Fasst sich auch gut an. Ja, das ist der mega Handschmeichler. Das ist schon ein Handschmeichler. Das muss man schon mal sagen. Und der Hinweis, dass es nur 3 Monate nach Öffnung haltbar ist, ist, kann ich mir schon fast vorstellen, warum das so ist, weil ihr mit frischen Produkten arbeitet. Das heißt, mit Kontakt mit Sauerstoff, weil der Alkoholgehalt nicht so hoch ist, fangen Dinge an zu oxidieren, können Trübungen entstehen, Sachen ausflocken, weil er keine Stabilisatoren und Co. benutzt. Ne? Daher. Also ich würde es wagen. Ich auch, natürlich. Ich würde es auf jeden Fall auch jedem empfehlen. Wir müssen das so ein bisschen draufschreiben, weil, wie du schon meintest, also das, wenn die Flasche verschlossen ist, bleibt der Geschmack eigentlich sehr lange, sehr, sehr gleich und sehr stabil. Mhm. Aber es sind nur natürliche Produkte drin. Ja. Das heißt, wir haben vor allen Dingen bei manchen Flaschen das Problem mit wie einer Ausflockung, so ein bisschen, wie man es bei einem naturtrüben Apfelsaft kennt. Muss man einfach schütteln, dann ist es wieder weg. Das ist dann kein Problem. Aber ja, die Oxidation ist auf jeden Fall ein kleines Problem. Was da eigentlich, ich finde eigentlich, ich hatte vor 6 Wochen in etwa mal eine Flasche probiert. Die stand 2 Jahre lang offen bei mir in der Küche auf dem Fenster, also hatte auch relativ viel Sonneneinfluss und da waren eigentlich nur so ein kleiner Stumpen irgendwie drin. Und den habe ich auch getrunken und den fand ich irre lecker, weil durch den erhöhten Zucker- und Alkoholgehalt ist es halt nicht normal, wie normalerweise bei einem Wein, dass es fast zum Essig wird und ungenießbar wird, sondern es passiert was ganz Spannendes. Es ist eigentlich fast wie eine Fassreife, die dadurch irgendwie entsteht und das schmeckt ganz, ganz lecker. Und deshalb geben wir einfach vor, 3 Monate garantieren wir gleichbleibenden Geschmack, was immer das bedeutet, weil wir eh mal alle anders schmecken. Aber danach kann es halt sein, dass es ein bisschen nachdunkelt, dass es einfach sich verändert. Ja, klar. Ja, bei mir ist tatsächlich was im Glas, was ein bisschen aussieht wie Weinstein. Bei mir auch. Ich hatte gedacht, das war vielleicht das Glas, was nicht sauber war, aber dann habe ich gedacht, das sind frische Gläser, die ich genommen habe. Und da sehe ich auch so ein kleines bisschen, wie soll ich sagen, eine Ablagerung, so ein bisschen Weinstein. Guck mal hier, siehst du? Ja, stimmt, ja. Genau. Also, wie gesagt, ist jetzt nicht schlimm. Also, mich stört es ja überhaupt nicht. Da ist doch ein Qualitätsmerkmal. Soll es auch gesund sein? Mhm. Ja, es zeigt es zumindest, dass kein Kupfer im Einsatz war. Ja, genau. Ja, auch da, also wir haben keinen Bio-Wein, wir sind auch nicht biozertifiziert. Wir kaufen dort Bio-Ware, wo wir es A wollen oder auch müssen bei Zitronen, mhm, dadurch, dass wir nur die Schalen verwenden, müssen wir Bioware verwenden. Ja. Bei allem anderen, wo es Bioware auf dem Weltmarkt angeboten wird, kaufen wir Bioware. Es gibt Produkte wie eine China-Rinde, die wird einfach nur konventionell hergestellt. Unser Winzer arbeitet nicht nach Bio-Standards, arbeitet aber eigentlich weitaus drüber. Ist halt nur so ein bisschen immer die Frage, möchte man die Zertifikathandel quasi betreiben oder nicht. Hatten wir auch schon bei uns in den Folgen, dass es halt, um da sich zu verbiegen, um dieses Label zu kriegen, muss man halt überlegen. Ja, er will es nicht und dementsprechend der Wein kommt eigentlich sehr unbearbeitet daher. Gut, dann Lemon. Haben wir jetzt das Thema, glaube ich, bearbeitet. Mhm. Jetzt sollen wir mal überlegen, was kam dann danach? Warum dann ein zweites Produkt? Der Ruby kam eigentlich ein bisschen zu spät, in dem Sinne, den haben wir letztes Jahr am 2. Dezember gelauncht, wo viele dachten, das sei unser Weihnachtsgetränk, weil er natürlich auch eine rote Farbe hat. Die rote Farbe steht aber eigentlich eher für das Getränk. Ist aber genauso ein Sommer- und auch Wintergetränk wie der gelbe auch. Generell denken auch immer alle Menschen, oder nicht alle, aber viele, tendenziell Aperitif sei so ein Sommerthema. Gar nicht. Nee, kann man immer trinken. Kann man immer trinken. Also weil du sagst, Aperitif trinkt man nicht alleine. Jetzt oute ich mich hier vielleicht als Gewohnheitstrinker. Aber ich habe zu Hause immer ein bis zwei Flaschen Dubonnet vorrätig, mit dem man also ganz exzellenten Highball machen kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass es so ein bisschen in die Richtung geht. Und im Sommer habe ich auch ja sozusagen im Anschluss an den berühmten Porto Tonic, habe ich ja auch entdeckt, dass Dubonnet eine wunderbare Ergänzung ist zum Tonic, weil das unterschiedliche Bitterarten sind. Denn beim Dubonnet kommt das Bittere ja aus der China-Rinde und wie war das andersrum? Nee, stimmt, ist beides China-Rinde. Ist aber trotzdem lecker. Das habe ich mich vergaloppiert. Nee, es ist trotzdem lecker. Also kann man schon mal trinken und das ist ja auch, das ist ja ähnlich wie hier, mit wenig Alkohol kann man dann schon mal noch trinken. Ja, ja, auf jeden Fall. Nee, für uns war der gelbe wirklich so unser Terrassengetränk. Ich sage immer, je nach Lifestyle kann man das eigentlich gut morgens um 9.30 Uhr nichts falsch machen. Leicht ansitzen, keine Termine. Genau. Der rote ist ein bisschen was Anspruchsvolleres. Heißt Ruby Wood. Wie der Name schon sagt, basiert auf Holz. Hat eine ganz eigene hölzrige Note, wie man es eigentlich auch sonst nicht irgendwie von anderen Produkten her kennt. Unsere Idee war einfach so ein bisschen auch hier mal wieder zu gucken, wie schaffen wir es, die Menschen, also es klingt immer so ein bisschen missionarisch, aber uns geht es bei Ode auch schon so ein bisschen darum, die Menschen auch wieder zurückzuführen an eine natürliche oder Ursprünglichkeit eines Geschmacks, was wir alles in uns haben. Und bei dem Ruby haben wir einfach auch lange geforscht, wo kommen eigentlich Bitterstoffe her? Die kommen halt meistens irgendwie aus dem Boden oder aus Rinden. Deshalb hat er einen sehr hohen Anteil an hölzrigen Noten einfach. Dazu kommen Bitterorangen, die treffen auf Süßorangen. Wir haben echte Vanilleschoten drin, was man auch in der Nase deutlich vernimmt. Dazu kommt Hibiskus. Und das alles basiert eigentlich auf Rotsandelholz aus Kenia, was einen irre geilen Geschmack hat. Auch das so ein bisschen so das Zusammenziehende quasi mit sich bringt. Und er ist deutlich trockener als der Bright Lemon. Ich muss ihn jetzt aufmachen. Ja, mach mal. Ich bin auch schon sehr gespannt. Musst du ganz kurz noch neutralisieren mal, ganz einschlucken. Obwohl es jetzt ja wahrscheinlich rot wird, es ist ja auch wieder auf Riesling-Basis. Ne? Genau, es ist auch auf Riesling-Basis. Oh ja, das riecht noch wermutartiger. Ja, aber hat auch eine gewisse Wärme. Also so ein bisschen. Naja gut, aber Wermut, ich meine. Ja, aber ich meine jetzt auch von der Nase her kommt mir so direkt so ein bisschen was, auch so was, wie du schon sagst, so wärmere Holzer entgegen. Ja, es hat auch sofort, man könnte, wenn man jetzt denkt, oh, da kommt jetzt was, ein Aperitif, könnte man auch sagen, vielleicht Negroni oder was? Oh ja, bedeutend. Also ich habe es jetzt auch nicht mehr richtig in Erinnerung, muss man sagen. Mein Barkonvent-Erinnerung hat, merkt man jetzt, dass mich das wirklich schon da ein paar Wochen danach schon wieder wirklich fast komplett verlassen hat. Ich hatte ihn ganz anders in Erinnerung und bin jetzt positiv überrascht, dass er doch so schön intensiv ist. Also es ist wirklich sehr intensiv. Der ist sehr breit. Also ich merke auch diese schönen hölzernen Geschmack, der ist wirklich toll, aber nicht zu hölzern. Ich finde diese leichte Süße der Vanille, das macht das Ganze so ein bisschen rund. Das ist wirklich wahrnehmbar mit der Vanille. Das macht es auch so ein bisschen tatsächlich gefälliger. Mhm. Denn dieses Holzige, das Trockene und das Bittere ist ja schon vielleicht nicht so gefällig. Mhm. Aber durch die Vanille wird das sehr gefällig. Ich finde, im Nachgang ist er ein bisschen schärfer. Mhm. Ist Zuckeranteil auch ungefähr gleich, oder? Nee, deutlich geringer. Deutlich geringer, genau. Unter 100. Ja, deshalb. Deshalb. Und aber auch, ich finde, ich weiß jetzt nicht, müsste ich gleich mal einen Vergleich mal haben, ich finde auch noch nachhaltiger im Abgang dieses holzige, auch leichte, scharfe, ist definitiv. Ja, da. Scharf und holzig. Also bei mir stellt sich wirklich, und das ist ja genau die Funktion des Aperitifs, stellt sich unmittelbar Appetit an. Ja, ja. Also ja, das ist schon erstaunlich. Haben wir alles richtig gemacht. Ja, alles richtig gemacht. Nee, auch da, also das ist bei mir zumindest immer der Fall, ich habe es teilweise bis zu 20, 25 Sekunden den Geschmack im Mund, der bleibt einfach stehen und ist präsent. Das ist für uns immer so ein Geschmacksmerkmal quasi, was auf, also wir erklären es so, dadurch, dass wir halt eben nur frische und echte Rohwaren verwenden, kommt das quasi. Bin ich noch drauf? Irgendwie? Ja, du bist noch drauf, okay, alles gut. Okay, super. Also so ein ganz eigener hölzrige Note, die einfach sehr, sehr lange im Mund einfach in mir stehen bleibt, was ich von keinen anderen Produkten so kenne. Das Spannende hier ist, deshalb habe ich jetzt einfach mal eine Flasche handelsüblicher Schweppes bekommen, genommen, wenn ich da ich einmal... Ja klar, wir hätten... Darf ich? Natürlich darfst du, wir können es auch gleich mal... im Vergleich machen, weil wir haben hier ein kleines Potpourri an Tonics auch da. Dann habt ihr das alles, weil ich war in zwei Läden auf dem Weg und es gibt an Tankstellen anscheinend kein Tonic mehr. Okay. Was mich gewundert hat. Wir arbeiten normalerweise immer mit einer Marke zusammen. Aber Tonic. Ich habe es auch nicht mehr in die Produktion geschafft. Das Spannende ist wirklich, wenn ich hier einfach einen Schluck drauf gebe, dann wird es halt sehr aperitivig. Durch den Zucker wird eigentlich, ich finde immer, es wird fast wie so eine Kirsche. Ja. So süßkirschig. Und es ist ein ganz anderes Getränk. Also ich beschreibe es immer so, pur erinnert es mich von der Geschmacksarchitektur oder Struktur wirklich fast an eine Art von Necroni, obwohl wir alkoholtechnisch deutlich niedriger sind. Aber es hat wirklich so Ecken und Kanten, hat so was Ruppiges. Und jetzt eben durch den Einsatz von Tonic haben wir ein ganz anderes Getränk. Eigentlich saß man gerade eben in der Bar, wo irgendwie dunkle Möbel stehen, vielleicht noch Zigarre geraucht wird, eine Kroni serviert und jetzt sind quasi die Wände weggefallen und ich sitze wieder auf der Terrasse. Jetzt ist sie und ich habe ein sehr leichtes, sommerliches Getränk, was einfach irre lecker schmeckt. Als ich mich vorhin vergaloppiert hatte, wollte ich von einem anderen Getränk sprechen, nämlich eins, was ich so ein bisschen gepusht hatte vor zwei Jahren, den sogenannten Vermuto. Also Vermut Tonic. Und das erinnert mich sehr an den Vermuto. Und es ist sogar besser als der Vermuto, weil es noch komplexer ist. Ja, danke. Also war auch so ein Punkt, als ich die beiden dann auf dem Stand roh probiert habe, wenn ich ihn erstmal verkostet habe, pur, war meine Frage auch so, kann das in Drinks funktionieren, Mixology? Kann auf jeden Fall, weil du hast auf jeden Fall. Bringst also das so ist viel in der Grundstruktur so viel Komplexität mit und ihr habt ja auf eurer Homepage einige Rezepte und auch hier auf den Flaschen einige Rezepte abgedruckt und ich glaube, dass es bei den Klassikern schon sehr, sehr viel, also man kann da gerade diese Wermutkomponente ganz gut austauschen und kriegt halt relativ schnell, sag ich mal, ein Getränk mit mehr Komplexität gleich direkt, ja, ad hoc. Also jedes, was ja, du, klar, alles, was Wermut, du kennst. Das war ja das. Du hast die Bitterstoffe vom Wermut, die sind anders als die Bitterstoffe von der Chinarinde, genau, im Tonic. Genau. Deshalb, das hat, wollte ich vorhin, das war aber Quatsch mit dem, nicht beim Dubonnet, sondern beim Wermut-Tonic. Und hier kommt jetzt noch dazu, das Vanillearoma, mhm, da kommt noch so eine pfeffrige Note, genau, rein, da müssen wir nochmal gucken, wo das her ist. Also das ist dann nochmal ein Vielfaches komplexer. Mhm. Ja, ja. Nee, in der Barszene funktioniert das super. Wir haben echt ganz viele tolle Barkeeper, mit denen wir zusammenarbeiten, lieben das Produkt. Mhm. Es fängt schon mal damit an, ein Barkeeper arbeitet nie mit frischen Weinen. Wir nehmen immer den Riesling vom letzten Jahr. Ein Wermut ist häufig der Wein drin, der 5 Jahre lang im Regal stand, verkauft worden ist und dann quasi nochmal zweites Leben kriegt. Genau, nochmal ein zweites Leben kriegt. Da sind wir ganz das anders. Das ist aber auch unterschiedlich. Moment. Ja. Also wir haben hier nicht alle schon über Wermut gearbeitet und da gibt's, also da bei den Turinern gab es einige, da wird genau geguckt, welcher Jahrgang das ist mit dem Wein. Also nicht alle, aber trotzdem, ich finde, also auch vom Geschmack sind wir auch hier halt deutlich frischer und knackiger unterwegs und halt deutlich komplexer. Deshalb lieben auch Barkeeper wirklich mit den Produkten zu arbeiten, weil sie halt mit so einer Basis eigentlich noch nie gestartet sind, so davor. Und uns war uns das selbst gar nicht so bewusst, als wir damit angefangen haben. Es war auch wirklich so, wir haben das Getränk entwickelt und haben danach erstmal geguckt, was machen wir denn da eigentlich? Wie heißt denn eigentlich, gibt es dafür eine Kategorie? Darf man das? was wir da machen, es schmeckt so lecker, warum gibt es das eigentlich nicht? Und wenn man auch mal wirklich so genau in dieser Kategorie guckt, also Wein-Aperitif, sind halt alle anderen, die es da so gibt, die schmecken auch ganz anders. So, das geht gar nicht so in unsere Richtung. Naja, es gab früher sicherlich mehr. Ja. Das ist zurückgegangen. Weinaperitif war mal irgendwann weg. Ja. Und dann gibt es so eine gewisse Renaissance jetzt, wo das wieder kommt. Und da seid ihr natürlich auf dieser Welle. Ja. Und wann kauft euch Diageo auf? Klopfen die schon an. Okay. 2 Sorten habt ihr jetzt auf dem Markt. Du hast gesagt, die rote kam jetzt letztes Jahr im Dezember raus. Ihr klingt nach einem sehr verspielten Team mit ganz vielen Ideen. Ist der Horizont schon, also geht da schon die dritte Sonne auf, wie ich so richtig sehe, oder da vielleicht der Mond geht unter? Da muss ja jetzt ein grünes kommen. da werden noch weitere Kugeln aufgehen. Ja. Wir haben schon. Da fest in der Okay. Wie groß muss ich mir das ohne Team vorstellen? Du hast gesagt, du hast wegen der Halle Produktion. Natürlich habt ihr jetzt auch viele Leute, die euch da auch gewisse Vorprodukte liefern. Aber wie muss ich mir vorstellen, wenn ja so ein Brand entsteht und jetzt auf dem Markt eintretet, es geht ja nicht mehr mit 2-Mann-Betrieb. Das muss ja schon. Nee, aber wir sind ein kleines Team. Wir sind jetzt 7 Leute. Wobei man da auch sagen muss, der erste fängt jetzt eigentlich im März quasi fest an, Rodney, den du kennengelernt hast. Ansonsten sind es halt noch Werkstudenten, mit denen wir zusammenarbeiten in der Produktion, die wir aber auch langfristig fest an uns binden werden und wollen. Und wir stellen gerade viele Leute an, also sind auf der Suche. Und in Summe sind wir dann irgendwie so 8, glaube ich, 7, 8 in der Größenordnung. Was ist so euer Output an Flaschenliter pro Jahr, was muss ich mir das vorstellen? Also kann ich dir so noch gar nicht sagen, weil wir noch nicht mal ein Jahr quasi rum haben, ein Geschäftsjahr. Okay. Ich weiß nur, dass wir haben letztes Jahr in Weihnachten, in den letzten 16 Tagen, glaube ich, knapp ein Drittel unseres damaligen Jahresumsatzes gemacht. Und daher hoffe ich, dass dieses Jahr uns jetzt ja noch bevor. Von daher fand es schon immer so, es ist ein Geschenkeprodukt natürlich auch, weil es irgendwie optisch so gut funktioniert. Ich weiß es noch nicht. Wir sind ab morgen am Flughafen, was für uns auch ein ganz großer Meilenstein ist, verfügbar, wo ich mir natürlich auch noch große Geschäfte irgendwie. Also jetzt im Duty-Free quasi Bereich. Genau, richtig. Also erstmal nur in Berlin, aber wenn wir nicht ganz schlecht performen, dann auch bald in anderen. Genau, und so nimmt das halt gerade alles so ein bisschen seinen Lauf und irgendwie Fahrt auf und mal gucken. Ich weiß es nicht. Cool. Das ist ja wirklich sehr. Also ich denke, Duty Free ist auch nochmal so eine Sache. Ja, das pusht immer richtig. Das pusht. Vor allem mit dem mit dem optischen Highlight. Also das gesamte Konzept ist halt. Das ist eben ein Hingucker. Genau. Mhm. Auch in der Bar. Ich meine, in der Bar stehen dann irgendwo im Hintergrund die Getränke, die dann verwendet werden für die Cocktails. Und da ist dann unter Umständen für die Leute, die dann so ein bisschen schwachsichtig sind, das nicht immer leicht zu erkennen, was das ist. Und da sieht man was mit diesem, ja, mit diesem großen Deckel. Dann denkt man an den großen Verschluss, dann denkt man, was ist das denn? Ja. Und das erkennt man auch wieder. Ja. Und dann denkt man, ach, das ist doch Ode. Mhm. Also selbst wenn man jetzt das Etikett nicht lesen kann, weil vielleicht die Flasche auch gerade falsch rumsteht, ja. Aber das ist sofort wiedererkennbar. Mhm. Also das ist eigentlich auch eine geniale Idee fürs Marketing einfach. Also klar, das habt ihr natürlich hier irgendwie auch schon vorher gewusst. Ja. Okay, also jetzt, weil, warum frage ich mit der Produktion und was überhaupt machbar ist, weil du sagtest, du musst jetzt irgendwie Wein bevorraten, da gibt es ja bestimmt auch Mindestmengen, die Nico irgendwie sagen muss, also Leute, also wenn er nicht die 12.000 Liter da nimmt, dann können wir leider kein Geschäft machen und da auch die Produktionskapazitäten in der Halle, die ihr jetzt habt, sind ja alles limitierte Faktoren. Ja, aber wir können es skalieren. Okay, ihr könnt es skalieren. Ja. Okay. Also wenn es mal so weit ist, dass das, was wir jetzt uns so ausgerechnet haben, nicht mehr reicht, dann haben wir eh nur positive Probleme. Ja, das war ganz genau. Dann, genau. Nee, es ist, also wie gesagt, wir haben das dreimal gehabt, waren dreimal ausverkauft und haben uns dann eigentlich jetzt nicht geschworen, aber schon so gesagt, uns soll das nicht mehr passieren. Und dafür haben wir jetzt eigentlich alles so in die Wege geleitet, dass das auch funktioniert. Natürlich braucht es immer einen sehr langen Forecast. Flaschen ist so ein Thema. Wir müssen teilweise die Flaschen ein Jahr im Vorhinein bestellen. Ja. Das ist ein krasses finanzielles Risiko, was wir da in Vorleistung gehen, weil wir immer noch gar keine Ahnung haben von dem, was wir da tun. Im Sinne von, es ist ja immer noch ein Experiment. Ja, ja. Wir gehen all in. Wir glauben daran, dass es wächst und das bisher hat man recht behalten. Warum sollte das nicht so weiter so gehen? Ja, also wird funktionieren. Ich mache da gar keine Gedanken. Das wird gut laufen. Die Kategorie ist super spannend. Das Produkt ist super ausgereift, extrem komplex. Es hat nur gute Zutaten, das Design passt vorne und hinten, die Story passt dazu, das ist ja auch mal ein Stück. Was, das ist auch immer ein Punkt, man muss immer was erzählen, gerade an der Bar. Genau, also das ist wichtig und wie gesagt, wenn es so weiterläuft, mache ich mir keine Gedanken, ich bin da eher, ich habe jetzt eher die Angst, dass ich dann keine Fläschchen mehr bei euch kriegen kann. Doch. Wenn ich hasse meine Nummer. Das ist aber eigentlich so meine Angst. Wie ist es momentan bei euch in der Kundschaft? Ist es mehr Privatanwender? Ist es die Bar? Ist es der Großhandel? Wie ist denn so momentan strukturiert? Also wenn du sagst, auch in der Bar funktioniert es, habt ihr auch größere Gebinde oder ist es dann wirklich Einzelflaschen oder wie muss ich mir das vorstellen? Nee, also wir haben eigentlich seit letztem Jahr nach der ProWein so angefangen, ein sehr großes Vertriebsnetzwerk aufzubauen, also alles bei uns intern machen wir auch das quasi selbst, aber wir arbeiten da mit sehr vielen Retailern, das sind ganz viele Weinhändler in ganz Deutschland bis hin zum größere Feinkostläden oder wie es KDW etc. Da geht gerade ganz viel drüber, wo wir sehr dankbar drum sind. Freuen wir uns sehr über diesen beratenden Einzelhandel. Kann man den dadurch auch nochmal so ein bisschen unterstützen, weil wir selbst da große Fans von sind. Ist es jetzt auch kein Produkt irgendwie, was man einfach so kaufen sollte, sondern wenn einem dann jemand noch ein bisschen was dazu erzählen kann, macht das einfach nur nochmal spannender. Richtig. Es passt auch super dahin. Dann ist es also die Flasche ist halt ein Handschmeichler. Das heißt, auf Retail, also auf Instagram funktioniert sie natürlich auch gut, aber noch besser ist wirklich, wenn man die vor sich sieht und anfassen kann. Das merken wir einfach, deshalb pushen wir das auch so ein bisschen in Retail quasi rein. Dann haben wir Bars als großes Thema, mittlerweile Events. Wir könnten die ganze Berliner Fashion Week rauf und runter sponsern. Wir kriegen so unfassbar viele Anfragen. was wir aktuell meistens eigentlich noch immer absagen müssen, auch weil wir eigentlich viel zu klein sind dafür, aber es freut uns natürlich dennoch sehr, dass da ein sehr großes Interesse ist. D2C über unseren eigenen Online-Shop geht sehr viel, was uns natürlich auch irgendwie freut und genau, sind seit letztem Jahr in Kalifornien. Es war irgendwie ganz komisch, weil wir erst in Kalifornien waren, bevor wir in München standen. Auf der Prowein, meinst du jetzt? Ging irgendwie ganz schnell. Nee, also in Kalifornien sind wir, also wir haben einen Händler oder einen Importeur in Kalifornien. Bevor wir einen Händler quasi in München hatten. Ach so. Ganz komisch. Sind jetzt in Dänemark gelauncht. Ich hoffe, dass dieses Jahr noch Schweden und Norwegen mit dazukommen. Haben quasi ein eigenes Lager in Dänemark. Und genau, dann kommen noch ein paar andere Länder Anfang nächsten Jahres dazu. Und so geht das Stück für Stück weiter, ja. Genau, ja. Ja, sehr cool, ja, sehr cool. Sehr schön. Also ich sehe gerade ein, sagen wir mal, größerer Internetlieferdienst hat den gelben, also Bright Lemon, im Angebot, den anderen aber nicht. Das ist seltsam. Ich weiß nicht genau, von welchen du sprichst. Ich weiß nicht genau, von welchen. Der, wo man jetzt, wenn man irgendwas bestellen will, bestellt, dessen Name nicht genannt werden darf. Und der Shop für Spirituosen, bei dem ich gewohnheitsmäßig kaufe. Ich auch, ja. Feinkostflüssig. Mhm. Also den Namen kann man nennen, weil er so gut ist. Und genau. Also Bannecke Feinkostflüssig hat es nicht immer gebracht. Ja, also ich habe auch, mein erster Klick war auch erstmal. Das war auch mein erster Klick. Einfach Bannecke Feinkostflüssig. Und er hat ihn leider noch nicht im. Da muss was geschehen. Denn nee, er kriegt morgen einen Anruf. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Denn ich meine, also mir geht es wirklich so. Was Bannecke nicht hat, da überlege ich dann nochmal. Ja, das Problem ist halt, bei Bannecke fühlt sich so bei Warenkorb, weil ich was sehe, was probiere und so weiter. Genau. Gehe ich irgendwann auf Bestellen und dann habe ich halt schon wieder vergessen, was ich eigentlich mir rumgeguckt habe, aber es ist im Warenkorb drin und freue mich dann, wenn es kommt, dann denke ich, ach geil, das hast du ja bestellt. Das ist wirklich ein wahnsinnig gut sortierter Laden. 5000 Artikel haben die und die haben wirklich auch, wo man denkt, oh, wer hat sowas? Familienbetrieb wohlgemerkt, ja. Mhm. Und auch sehr nett, wenn irgendwas nicht funktioniert, da habe ich schon mal verschiedene, dann auch musste ich telefonisch dann noch intervenieren, das hat doch wunderbar geklappt. Und wie gesagt, der größte Anbieter hat es auch auf der, dann könnte ich nochmal gucken, da gibt es dann noch so ein. Gut, aber bei euch kann man es auf der Homepage kaufen. Lass uns mal kurz was zum Preis sprechen. Die sind ja ein bisschen unterschiedlich bepreist. Der Bright Lemon ist, glaube ich, etwas günstiger als der Rote, genau. Als der Ruby sozusagen. Glaube ich, liegt doch da natürlich, die Zutaten sind natürlich auch unterschiedlich preisintensiv, ne, gerade. Ja, und dadurch, dass der mehr aus Rinden und Hölzern quasi besteht, bedürfen die, also sie sind ein bisschen teurer im Einkauf, die bedürfen aber viel mehr Arbeit für uns. Also wir brauchen etwa dreimal so lange in der Produktionszeit wie der Gelbe. Mhm. Und Produktionszeit ist bei uns auch wirklich, dass man da dran arbeiten muss, weil wir so ein komplett eigenes Verfahren entwickelt haben, wie wir quasi die Extraktion, wie die vonstatten geht, bedarf das einfach so ein bisschen Handarbeit. Und wollte ich gerade fragen, weil so ein kleines Unternehmen, habt ihr jetzt da professionelle Maschinen stehen oder ist das wirklich viel Handarbeit? Und ihr habt gesagt, ihr habt relativ früh mit Digitalisierung angefangen. Ja. Spiegelt sich das auch in eurer Produktion wieder? Sowohl als auch. Natürlich ist es ein Prozess, auf den wir da vertrauen, der Mazeration oder des Kaltauszuges. Aber den kann man natürlich durch verschiedene Technologien auch ein bisschen pushen. So dass es natürlich alles in seine richtige Richtung geht. Da haben wir ein ganz eigenes Verfahren entwickelt innerhalb der 2 Jahren, was es so, glaube ich, in der Form auch noch nicht gibt oder gab. Mhm. Man weiß es natürlich immer nicht, weil das ist ja auch alles Wissen, was genau. Nirgendwo niedergesteht. Ja, aber wir haben uns das so ausgedacht und fahren eigentlich ganz gut damit. So. Und ist eure Produktion von irgendwas abhängig? Also gibt es teilweise saisonal Dinge nicht, die ihr euch dann auf Vorrat legen müsst, oder gibt es da sonst irgendwelche Einschränkungen, oder könnt ihr sagen, okay, unser Produkt ist so designt, dass ich das ganze Jahr produzieren kann, ohne dass ich jetzt irgendwie auf was verzichten muss oder irgendwo gestoppt werde? Naja, es gibt immer irgendwo einen Engpass. Es fängt irgendwie beim Wein an. Der läuft im Sommer eigentlich immer leer. Vor allen Dingen bei guten Winzern. Nico ist ein guter Winzer, von daher braucht er sehr früh einen Forecast. Ja. Also wir gehen eigentlich auch schon jetzt immer in der Zeit, wo er den Keller voll hat, setzen wir uns mit ihm zusammen und planen quasi das komplette nächste Jahr, wann wir welche Mengen abrufen, die er quasi für uns reserviert. Das muss gut vorgeplant sein. Und da muss man mal gucken. Je nach Rohware gibt es natürlich Verfügbarkeiten. Die sind manchmal gut, manchmal schlecht, manchmal besser. Es gibt gewisse Ware, wo wir jetzt so langsam merken, das macht auch aus finanzieller Sicht Sinn, die quasi einmal im Jahr günstig einzukaufen und die dann quasi eher bei uns zwischenzulagern. Aber auf der anderen Seite schaffen wir es jetzt eigentlich so irgendwie ganz gut, so durchs Jahr zu kommen. Also dieses Jahr war echt für uns das erste Jahr, wo wir auf Produktionsseite eigentlich total stressbefreit. Okay. Also es lief alles so nach Plan. Okay, super. Und von daher sind wir also sind bei weitem nicht irgendwie an Kapazitätsgrenzen quasi, an die wir da stoßen, sondern es ist so, okay, das kann so funktionieren. Ja, ich habe auch Freunde bekannt, die auch quasi Spirituosen herstellen. Und die haben jetzt auch teilweise halt auch die gleichen Probleme, wo sie sagen, übers Jahr hinweg können sie nicht planen und sagen, ich lege mir halt die verschiedenen Botanicals irgendwie, kann ich die abrufen, wie ich sie brauche, sondern ich muss sie mir wirklich dann hinlegen. Dann kommt über das Thema Lagerkapazität, dann auch die richtige Lagerung, ja, weil gerade so frische Produkte, wie ihr es ja auch benutzt, brauchen ja bestimmte Rahmenbedingungen, um auch lang haltbar zu bleiben. Ja. Und da trittst du dir quasi neue Probleme ein, an die du vorher noch gar nicht gedacht hast. Wo er sagt, naja, ich wollte ja so ein bisschen nur meinen, Anführungszeichen, eigenen Gin herstellen. Jetzt muss ich mir Gedanken machen, wo ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, 400 Kilo schlag mich tot irgendwas gelagert bekomme, ohne dass es mir wegschüttelt. Ja, es wird auf jeden Fall Orangensaft oder Orangen generell ist jetzt so ein Thema, nachdem in Brasilien so eine katastrophale Ernte war. Das wird den ganzen Weltmarkt durcheinander wirbeln. Ja. Und da werden wir auch auf jeden Fall unsere Probleme kriegen. Und leider sind wir noch zu klein, dass wir da irgendeine Form eine Rolle spielen. Ja. Sondern müssen wir auch einfach gucken, was der Markt halt irgendwie hergibt. Aber aktuell, also mache ich mir darum, also gibt es andere Themen, wo ich, wo ich so meinen Fokus drauf lege, wo ich denke, die bedürfen gerade mehr Aufmerksamkeit. So. Gerade nochmal zum Thema Mixology, weil wir gerade davon gesprochen haben. Gibt es einen Ode Signature Drink, wo er sagt, okay, das ist, wenn man es jetzt nicht pur genießt, jetzt on the rocks oder wie auch immer, wo er sagt, ey, das ist damit passiert oder das ist der Vorzeigedrink, damit kann man Ode irgendwie am besten der breiten Masse als Mixology Drink vorstellen? Oder habt ihr da einen bestimmten Barkeeper, der sagt, hey, der hat euch mit dem Drink so einen geilen Drink kreiert, den ihr jetzt irgendwie besonders hervorheben wolltet? Ja, haben wir. Also wir haben mit verschiedenen Barkeepern verschiedene Drinks entwickelt. Für den Hausgebrauch würde ich beim Gelben immer den Spritz empfehlen. Mhm. Das heißt, mit allem, was bubbelt, macht irgendwie Spaß. Sekt, Prosecco, Schaumwein, bis hin zum Champagner. Mhm. Damit waren wir jetzt auch schon dreimal, glaube ich, KDW in der Champagnerbar. Funktioniert dann relativ simpel, aber gut. So. Ich selbst mag persönlich eigentlich gar keinen Tequila, aber es gibt eine Margarita-Variante von dem Gelben. Die schmeckt irre lecker. Das ist eine Wucht. Das finde ich wirklich das spannendste Getränk. Der rote Ruby, auch wieder so für den Hausgebrauch einfach mit Tonic und einen Haufen Eis. Ist eine Wucht. Muss ich persönlich echt auch ein bisschen aufpassen, so, weil er mir persönlich selbst irre lecker schmeckt. Aber auch da gibt es irgendwie Sauervarianten. Es gibt den Negroni. Es gibt, da haben wir auf unserer Webseite auch, ich glaube, pro Drink irgendwie 12 verschiedene Rezepturen. Ich finde den in der Sauervariante noch ganz spannend. Aber dann muss dann jeder so ein bisschen selbst irgendwie. Also ich habe jetzt mal so ein bisschen geguckt, was es für Besprechungen gibt. Und da wird zum Beispiel bei einem Eau de Cidre vorgeschlagen. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Aber der Bright Lemon? Bright Lemon, ja. Kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Bestimmt hatten wir auch ganz am Anfang, als wir angefangen haben, dachten wir, wir gehen so ein bisschen weg vom Sprit und nehmen echt Cider. Mhm. Das Problem ist so ein bisschen da, es gibt so unterschiedliche, ja. Dass ja. man nicht wirklich sagen kann, schüttet das zusammen und es schmeckt. Ja, das so, ist erstmal die Frage. Das ist sehr schwierig, dann dem Konsumenten zu sagen, ja, vielen Dank, dass du jetzt unser Produkt gekauft hast, musst du auf jeden Fall noch den kaufen, weil mit vielen anderen, hat es nicht so gut geschmeckt. Mhm. Und dann haben wir uns irgendwann so ein bisschen davon verabschiedet, dass Citra oder Cider das Getränk ist, was wir quasi kommunikativ pushen wollen, einfach weil es verschiedene, also weil die in ist sich so eine unterschiedliche Gattung. Das stimmt, man muss dann schon sagen, in welche Richtung es gehen soll. Genau. Ja, genau. Ich würde dann sagen, trockener, bretonischer Cidre Brut, das könnte gehen. Also der englische, also Somerset oder das so. Das ist zu süß. Ja. Ja. Also gerade mit dem Bewusstsein hier, dass man bewusst weniger Süße in Kauf nimmt, kannst du nicht jetzt anfangen, irgendwas komplett Süßes dazu zu machen. Ich glaube, das wäre ein bisschen konträr. Ja. Naja, muss aus Cidre, nicht Cider. Hier steht sogar auf der Seite. Hier erfahrt ihr mehr zum Unterschied zwischen Cidre und Cider verlinkt. Aber wie gesagt, das sind interessante Ideen. Also ich finde schon, darüber müsste man dann schon mal nachdenken. Ach, hier steht sogar Negroni-Twist mit Oder-Aperitif, der Negrode. Negrode, ja. Also ich muss ja auch sagen, euer Name ist klasse. Ja. Ode, das ist international. Ja. Also es ist nicht nur Deutsch, das ist Englisch, Ode, und Französisch, Ode, das passt immer. Ja. Ja. Also das ist wirklich ein geschickt gewählter Name. Mhm. Und mein Tipp ist ja sowieso immer, Name ohne R ist wichtig, weil sonst irgendjemand ein Problem hat. Ja. Und das ist schon gut. Ja. Ja, wir wollten immer einen kurzen Namen haben. Durch irgendeinen Zufall ist ein portugiesisches Weingut anscheinend vergessen, sich die Namensrechte zu verlängern. Das heißt, der Name war frei, und das haben wir komischerweise 2 Wochen später gesehen und gemerkt und dann halt für uns gesehen. Portugiesisch hat natürlich den Nachteil, in Brasilien wird es dann OG ausgesprochen. Ja. Das ist tolles Produkt, wirklich, muss man sagen. Ja, also sehr, sehr gelungen. Also hat überzeugt auf ganzer Linie, sage ich immer. Danke, das freut mich sehr. Dürft ihr euch nicht zur Ruhe setzen, denn da wird die Nachfrage, glaube ich, noch weiter steigen. Ja. Nicht zuletzt dank unseres Podcasts. Genau, ja. Danke, freue ich mich. Ja. Wirklich toll. Freut mich sehr. Also jetzt, wir müssen ja immer ein bisschen in die Zukunft schauen. Ja. Jetzt hätten wir ja schon noch gerne mal so eine Andeutung, was als nächstes kommt. Naja, also das hatte ich vorhin schon erwähnt, wir sind mit 3 Sorten, die hatten wir eigentlich fertig, als wir gestartet sind. 2 haben wir jetzt gelauncht, die 3. Wird wahrscheinlich so eine Mischung aus den beiden farblich gesehen. Wird dann wahrscheinlich eher so in die Richtung Rosé gehen. Und dann arbeiten wir noch so ein bisschen an ein paar anderen Themen, die gerade irgendwie so aufpoppen. Also ich habe spontan ja was Grünes vor Augen. Mit so ein bisschen, so ein bisschen so in den Fichtennadel-Geschmack. Also ich könnte mir das sehr gut vorstellen. Siehst du den Pfälzerwald vor dir? Ja, der Pfälzerwald erscheint von meinem geistigen Auge. Und dann, es gibt viele Farben noch, sagen wir es mal. Das sowieso. Ja. Nee, aber wir wollen jetzt auch, wir haben so ein bisschen, eigentlich ist alles, was wir machen, bewusst gemacht. Wir haben so ein bisschen jetzt den Stress auch für uns intern rausgenommen, im Sinne von nicht, dass jetzt die Leute erwarten, einmal im Jahr kommt eine neue Sorte. Ja, klar, genau. Wir wollen eigentlich immer nur das rausbringen, wenn wir zu 100% überzeugt sind. Ja. Wir arbeiten an verschiedensten Ideen. Die sind aber alle noch nicht straßenreif oder so, dass wir sagen, das ist so geil, das muss jetzt irgendwie raus. Und solange wir das noch nicht haben, haben wir auch keinen Druck, sondern nehmen das eher raus. Ja. Was wir jetzt für dieses Jahr für unsere Retail-Partner noch gemacht haben, sind so kleine Mini-Flaschen. Die kriegen dann auch noch eine Holzkugel. Ist dann wirklich nur im Retail, also auch nicht auf unserem Online-Shop erhältlich. Die sind heute abgefüllt worden, sind ab Montag quasi stehen im Handel. Und genau, das sind dann halt eher nochmal so kleinere Editionen, an denen wir arbeiten, und nebenher ja, wird uns da nicht langweilig. Wenn ja. Das ist eine ganz große Spielwiese. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Wirklich. Muss man schon sagen. Und das ist auch wirklich, ja, es ist auch so was, was wirklich viele Leute, gut, natürlich, wer jetzt kein Alkohol trinkt, natürlich nicht, aber was vielen Leuten gefällt, weil es eben auch letztlich in dem Bereich Low genau ist. Ja. Ja. Ja. Ja. Wo ich mich auch selbst auch sehe, also weiß jetzt nicht, ob es da, ich bin jetzt 43, ob man irgendwann, weiß nicht, also mich lacht dieses ganze harte Alkoholzeug auch nicht mehr so an, weil man auch irgendwie merkt, die Gespräche werden ja einfach nicht besser. Ja. Ja. Und irgendwann hat man halt das Learning mal hinter sich und im Gegenteil, ich finde halt auch Low oder auch No super spannend, weil man sich eher so wieder auf das Wesentliche zurückbringt. Ja. Das war, wie gesagt, das schließt sich vielleicht auch der Bogen zum Anfang. Das erste Getränk des Abends ist das Wichtigste. Weil vor 10 Jahren hat man sich halt eine Tüte Gummibärchen reingeknallt oder auch vor 5 Jahren oder wenn man nicht Ode trinkt und gibt aber danach an der Bar, was weiß ich, 20 Euro für den Gin Tonic aus, obwohl man schon gar nichts mehr schmeckt. Nee, ja, genau, wenn ich mir denke, so, ja, aber zu dem Zeitpunkt, wo du noch frisch warst, hast du dir einfach das Falsche ausgesucht. Genau. Ja. Nee, das sollte man auch nicht tun. Nee, dann macht doch gar keinen Sinn. Also eher andersrum trinken. Ja, genau. Also, nach 2 eh nur noch den günstigsten Gin. Genau, also das bewusst trinken ist, glaube ich, eh ganz wichtig und ich bin auch völlig bei dir, Low oder No. Und dann trinke ich lieber für den Geschmack, vielleicht auch für die Bandbreite mal 2 Drinks, um halt mal auch die Vielfalt zu haben, als irgendwie ein so ein Monsterbrett, wo du denkst, alles klar, hast du getrunken, jetzt kannst du direkt ins Bett gehen und der Abend ist gelaufen. Ja. Ja, das kannst du nicht als Aperitif. Nee. Denn du willst ja dann noch was machen. Ja, ja, klar. Eigentlich ja. Ja, genau. Nee, wirklich eine tolle Idee, tolles Produkt und auch wirklich wunderbar umgesetzt. Also Stimmig. Das freut mich. Gut. Ja. Dann sind wir sozusagen eigentlich auch am Ende, oder? Ja. Oder hast du noch ein Geheimnis, was du uns mitteilen möchtest? Nee, ich wollte nur mich nochmal bedanken. Herzlichen Dank für die Einladung. Gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank fürs Kommen und fürs Mitbringen der Getränke. Genau. Und dann würde ich sagen, hören wir uns bald wieder und Würde sagen, dann tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao, danke.